Band 2, Kapitel 7 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 7. Von Turin brach ich nun also weiter auf, Gallien zu erobern mit 360 Kriegern. Du siehst, kaum für ein Jahr ist die Zahl berechnet, falls ich täglich einen verliere. Doch sind es tüchtige Leute. Leider muss ich sagen, meist Germanen, deren Dienstfrist abgelaufen war und die gern die Gelegenheit ergriffen, über die Alpen in die Nähe ihrer Heimat zu gelangen. Viele gewann mir Behrung, mein alamannischer Bär. Auf meine zweifelnde Frage erwiderte er: Herr, solang ihr Schwerteid wehrt, sie schwören auf ihre Schwerter, die sie die Spitze nach oben in die Erde stoßen, sind sie dir treu bis zum Tod. Am Tage darauf fechten sie vielleicht neben ihren Gaugenossen wider dich. Und du, fragte ich, wie lange wehrt dein Schwerteid? Ich habe dir den Bluteid geschworen. Ich diene dir, solang das Leben wehrt, das ich dir danke. Ich habe ihn vom Tod durch Henkershand gerettet. Er war ein wenig zu freimütig für den Hof. Aus dieser verlässigen Schar will ich mir eine Leibwache bilden, so eine Art Gefolgschaft, wie sie bei den Germanen vorkommt, durch Tapferkeit, Ehre und Treue ausgezeichnet. Man muss auch von seinen Feinden lernen. Und man muss sie kennen, um sie mit Erfolg zu bekämpfen. Ich lese nun zum ersten Mal und gar eifrig in des Tacitus Büchlein von den Germanen. Es gefällt mir aber nicht. Ich glaube, er überschätzt sie, diese ungeschlachten Barbaren. Nicht ihr Dreinschlagen, aber die Möglichkeit, dass sie etwas schaffen, zumal einen Staat. Der Mann, der da schreiben konnte, da die Geschicke des Römerreichs schon drohend heranschreiten, kann uns nur noch die Zwietracht dieser Völker retten, schaute zu trüb in seine Gegenwart und in Roms Zukunft. 250 Jahre sind seitdem hingegangen über unser Reich. Es steht immer noch. Ja, wenn es gelänge, die alten Götter wieder auf die alten Altäre zu stellen und so den alten Römergeist wieder zu beleben, ich glaube, unser Reich erhielte ewigen Bestand. Weissagend scheint mir jenes schöne Wort des venusinischen Sängers, auch Rom wird, wie sein Lied, nur leben. Solange noch schreitet hinauf zu dem Kapitol der Pontifex mit der schweigenden Jungfrau. Nicht die Barbaren werden Rom zerstören, nur die Römer, die entrömerten Römer. Entrömert aber sind die Quiriten, die nicht mehr in Latium, nicht in der von ihnen beherrschten Welt, sondern in dem Christenhimmel ihre wahre Heimat erblicken zu müssen, nicht überzeugt, nur überpredigt worden sind. Überpredigt ist, nun, du weißt schon, was ich meine, oder weißt du es nicht? Nicht ganz übel. Diese Germanen mögen Schlachten gewinnen und Beute, aber sie suchen ja bei uns nur Ruhm und Raub und eilen mit beiden, wann gewonnen, in ihre Waldsümpfe zurück, untereinander selbst, um beide zu raufen. Ja, wenn sie einmal denken lernten, sich einen und uns dauernd näher rücken, in unserem Lande bleibend, dann. So aber, wie sie sind, achte ich sie nur ihren Bären gleich und... Eben kommt ein Eilbote mit einem Schreiben vom Augustus. Er fragt, ob ich denn noch immer nicht gesiegt, nicht wenigstens Köln wieder gewonnen habe. O ihr Götter! Und ich sitze noch in Vienne, überlegend, wie viel Helme ich in ganz Gallien zähle? Und wo überall sie verstreut sein mögen? Konstantius hielt einstweilen einen Triumpheinzug in Rom, wahrscheinlich wegen der Siege, die ich noch erfechten soll. Philippus schreibt, der Triumphator saß allein in einem prachtvollen Siegeswagen, erstrahlend von Gold und Edelgestein. Regungslos wie eine Bildsäule saß er, keine Bewegung der Hand machte, keine Miene verzog er. Das Volk hielt ihn für einen leblosen Götzen, wie sie im Morgenland umhergefahren werden. Seine zarte Gemahlin musste ihm nachfahren, aber auch meine Mutter und Schwester führte er überall mit sich als seine Gäste, als seine Geiseln. Zum Andenken an seinen Besuch ließ er einen 115 Fuß hohen Obelisk aus Granit vom Nil in den Tiber geschleppt, aufrichten im Zirkus. Mit der Kraftanstrengung, die hierzu vergeudet ward, konnte man alle Sturmböcke vernichten, mit denen der Perserkönig Sapor die Mauern unserer Grenzfesten in Asien erschüttert. Denn, o Schmach und Schande dem römischen Namen, Der Perser dringt ungestraft in unser Land im Osten wie der Germane im Westen. 9 Schlachten hat Konstantius, seit er herrscht, Sapor, dem König der Könige, der Sonne und des Mondes Bruder, geliefert. Alle 9 sind römische Niederlagen. Und was ist die Rache des frommen Imperators? Eine scheußliche Nachricht geht mir zu. In einem Reitergefecht ward Artasana, ein Sohn des Königs Sapor, gefangen von unserer Übermacht nach tapferster Gegenwehr. Konstantius, der gottselige Galiläer, befahl, wider alles Völkerrecht, den verwundeten Königssohn, einen herrlichen Jüngling, nackt vor dem ganzen Heer zu geißeln, zu foltern, dann an einem Galgen aufzuhängen. Das heißt, die Rache der Götter herabbeschwören. Ich fürchte sehr, sie wird nicht ausbleiben. O, warum kann ich nicht dahin fliegen, wo die Gefahr am größten? 3 unserer wichtigsten Burgen, Amida für den Tigris, was Köln für den Rhein, Singara und Bezapte, sind schwer bedroht. Konstantius hat mich zum Konsul für dies kommende Jahr ernannt und mir die konsularischen Abzeichen übersandt. O, wäre ich ein Konsul wie die Scipionen. Allmählich lerne ich die Feldherren und die Beamten kennen, über die ich in Gallien zu verfügen habe. Ich beschied sie der Reihe nach hierher, das heißt diejenigen, die ihre von den Barbaren bedrohten Städte verlassen können. O Lysias, was für Menschen! Ein paar Haudegen ohne Gedanken, alle, die denken können, denken nur an sich. Und ich entdecke bei jeder Gelegenheit, dass der Imperator in seinem Misstrauen gegen mich sie alle angewiesen hat, bei jedem meiner Befehle nach ihrem Gutdünken zunächst Berufung an den fernen Herrscher einzulegen. Zum 7. Mal ward mir eine solche Vollmacht vorgelegt. Und ich Ohnmächtiger, also Gebundener, ich heiße Cäsar. Eine große Freude, mehr, einen weissagenden Gruß der Götter habe ich erlebt. Bei dem Antritt des Konsulats hielt ich feierlichen Umzug in der Stadt, Gold- und Silbermünzen ausstreuend unter das Volk. Es gelang mir, den Gottesdienst in der Basilika zu vermeiden, sie ist baufällig und ich schützte Besorgnis vor. Ach, wie viel Lügen wird mir Helios noch verzeihen müssen, weil ich sie in seinem Dienste log. Aber das Lügen, das Heucheln frisst zerstörend an der Mannes Wackerheit. In dem Gedränge fiel eine alte Frau zu Boden. Ich saß, sprang aus dem Wagen, hob sie auf, sie war blind, nahm ich nun wahr. Dank, lieber Herr, danke dir, Phöbos Apollo, den ich nicht mehr schauen kann, sprach die Greisin. Sage mir, du Gütiger, denn deine Stimme ist freundlich und gütewarm, was ist heut für ein Fest in der Stadt der allobrogischen Juno? Ach, ich weiß nicht mehr, was in der Welt geschieht. Mein Mann war Priester des Apollo in einem Weihtum bei Paris. Er ward uns entrissen, verschwand mir, weil er sich der Schließung und Entweihung durch den Bischof widersetzte. Damals ward auch mein Sohn von dem Centurio erschlagen. Mich haben sie hierher verbannt, weil ich dabei auf den Imperator schalt. Sprich, warum drängt sich das Volk? Höre nur, Mütterchen, antwortete ich, was sie rufen. Heil Julianus, dem Konsul, dem Cäsar. Da fuhr die Alte in die Höhe und sprach wie verzückt, wie eine Pythia. Cäsar Julian? Cäsar Julian? Meine Mutter hat geweissagt, ein Cäsar Julian, ein zweiter Julius Cäsar wird die Barbaren schlagen und er wird die Altäre der Götter herstellen. Cäsar Julian, ich hab ihn erlebt, nun will ich gerne sterben. Sie ist verrückt seit Jahren, sprach höflich entschuldigend ein Diakon zu mir. Vergib ihr die Gotteslästerung, o Herr. Damit drängten sie mich wieder in meinen Wagen. Ich sandte ihr durch Behrung einige Goldstücke, aus dem Wahnsinnigen aber sprechen höhere Mächte. O, wie heiß verlangt mein Herz, die Barbaren zu schlagen. Dieses Omen nehme ich an. Und das andere? Nun, solange ich Cäsar heiße, sollen in meinem Gallien wenigstens die Götter und ihre Verehrer nicht verfolgt werden. Ich sehe es voraus. Deshalb allein schon werde ich nicht lange Cäsar heißen. Aber schützen, dulden darf ich doch. Verfolgen um des Glaubens willen würde ich nie, hätte ich die Macht eines wahren Cäsars. Wie scheußlich solche Verfolgung. Ich hab's zu tief gefühlt, um selbst dieser Schuld jemals fähig zu sein. O, ich Tor! Ich bangte um Amida im fernen Asien, und ach, schon brannte einstweilen mein nächster Nachbar Ukalegon, singt der Sänger von Mantua. Ich meine Auton, ganz nah, in meinem Gallien. Ein Schwarm von Germanen, Alamannen, geführt von Knodomar, dem roten Stier, so nennen ihn die zitternden Provinzialen, drang mitten im Winter, diese Bären scheinen nie zu frieren, ohne Widerstand zu finden, vom Rhein, vom Basel her, über Besakon und Dijon bis Auton. Die Stadt hat nur eine verfallene Mauer und eine zaghafte Besatzung. Man sagt, sie verhandelt schon. Und ich? Ich sitze hier in Vienne. Ratlos, hilflos, herrlos. Kein Geld, keine Vorräte, keine Waffen. Mit 360 Helenen, die ich mitgebracht und 1000, die ich vorgefunden. Ach, die Götter haben Rom aufgegeben, weil Rom die Götter aufgegeben hat. Nein, nein, die Götter des Sieges haben denen noch nicht den Rücken gewandt, die treu an ihnen hangen. Ein Eilbote aus dem geretteten Auton. Knodomar, der Gefürchtete, hatte, des Falles der Stadt gewiss, die Belagerer verlassen, mit seiner Gefolgschaft weiter ins Land hineinzustoßen. Wirklich wollte der Befehlshaber die Tore öffnen. Aber alte, ausgediente Krieger, die in ziemlicher Menge dort angesiedelt sind, tapfere Latiner und zähe Illyrer, widersetzten sich dem feigen Entschluss. Ein grauhaariger Centurio, Marcus Cornelius heißt der Wackere, ergriff den Befehl, brachte dem Mars Repulsor ein Opfer in dem lange versperrt gewesenen Kapitol der Stadt, befragte die Götterzeichen und, da sie günstig ausfielen, brach er in der Nacht aus den Toren und schlug die überraschten Barbaren in die Flucht. Mars Repulsor sei gepriesen. Ich bringe ihm morgen, heimlich, ein Dankesopfer, sobald ich aus dem öffentlichen Sonntagsgottesdienst in der Basilika zurück bin. Nur meine holde Helena habe ich bisher zu den Göttern bekehrt. Sie hilft mir, den Altar begrenzen. Jovian ist gleichgültig. Ende von Band 2, Kapitel 7.